Because you can jail a revolutionary, but you can't jail a revolution. Anarchistisches Radio auf Radio Orange. Jeden Sonntag von 20 bis 21 Uhr. Und zum Nachhören im Netz unter www.a-radio.net. Because nothing comes to a sleeper but a dream. Hallo und herzlich willkommen, wie jeden Sonntag, zum Anarchistischen Radio Berlin. Sind wir jetzt nicht in Wien? Berlin? Wien? Kooperation? Genau, diese Sendung in Kooperation zwischen Anarchistischen Radio Wien und Anarchistischen Radio Berlin. In der heutigen Sendung haben wir euch einen kurzen Text der Rosa Antifa Wien vorgelesen, der sich mit der Regierungsbildung auseinandersetzt. Weiter gibt es dann noch einen kurzen Überblick, ein kurzes Resümee der letzten Monate. Ja, ganz so kurz ist er vielleicht nicht. Anhand von verschiedenen Beiträgen vom Anarchistischen Radio Berlin schauen wir auf einige der wichtigen Themen des Jahres. Und zwar? Es geht um das Verbot von links unten in die Media. Es geht um den Tod von Santiago Maldonado, der bei Landkämpfen der Mapuche-Indigenen in Argentinien gestorben ist. Und es geht um den Hambacher Forst, der uns sehr am Herzen liegt und dem es auch gar nicht gut geht. Gegen Schwarz-Blau. Nun ist es also soweit. Die schwarz-blaue Regierung des Jahres 2000 erlebt eine Neuauflage. Aber dieses Mal soll natürlich alles ganz anders sein. Die rechtsextreme FPÖ sei längst eine andere, gemäßigtere Partei geworden, versichert sich die Mehrheitsgesellschaft und mit ihr zahlreiche Medien. Die Realität könnte allerdings kaum weiter von dieser Behauptung entfernt sein. Die Dominanz des deutschnationalen Lagers in der FPÖ ist so stark wie nie zuvor. Im neuen Nationalrat werden gleich 20 der 51 FPÖ-Abgeordneten völkisch kooperierten Verbindungen entstammen. Angeführt wird diese Riege von Parteichef und neuem Vizekanzler H.C. Strache, der zwischen Wehrsportübungen und rechtsextremen Protestaktionen in einschlägig neonazistischen Kreisen politisch sozialisiert wurde. In Wirklichkeit handelt es sich hier also um einen weiteren Rechtsruck, der nur durch die kontinuierliche Normalisierung rechtsextremer Positionen nicht mehr als solcher wahrgenommen wird. Waffentragend. So bekommt die FPÖ beide waffentragenden Staatsdienste. Was soll dabei schon schiefgehen? In anderen Ländern macht man sich eventuell Sorgen vor rechtsextremer Unterwanderung in Polizei und Militär. Nicht so in Österreich. Und selbst jene, die nicht aus dem Burschenschaftermilieu kommen, haben sich in den letzten Jahren einschlägig positioniert. Neo-Innenminister Kickl etwa hielt erst im Vorjahr eine Rede auf dem rechtsextremen Kongress der selbsternannten Verteidiger Europas und ließ dabei durch die Verwendung der Wir-Form keinen Zweifel daran, dass er sich auf einer Seite mit den Anwesenden, darunter zahlreichen Faschistinnen und Neonazis, sieht. Nicht zu vergessen natürlich, dass Kickl seit vielen Jahren federführend hinter den rassistischen und verhetzenden Kampagnen der FPÖ steht. So einer übernimmt nun die Verantwortung über Polizei und Geheimdienste. Neo-Verteidigungsminister Kunaschek trifft sich hingegen schon mal gerne mit Vertretern der faschistischen Identitären oder auch der Partei des Volkes. Noch mehr rassistische Gesetze. Natürlich setzt Schwarz-Blau das fort, wo SPÖ, ÖVP und Co. in den letzten Jahren und Jahrzehnten Vorarbeit geleistet haben. Das Programm der rechts- bzw. rechtsextremen Regierung lässt dann auch kaum eine Schweinerei aus. So sollen künftig AsylbewerberInnen Handys und Bargeld weggenommen werden. Auch sonst strotzen die Pläne von Schwarz-Blau nur so vor rassistischer Diskriminierung. Quer durch alle Bereiche sind Regelungen vorgesehen, die gezielt Personen mit sogenanntem Migrationshintergrund und im Speziellen jene mit islamischem Religionsbekenntnis unter Generalverdacht stellen. Mit der Gleichstellung hat man es nicht so in Österreich, aber das hindert Menschen nicht daran, das Problem lediglich bei den anderen zu verorten. Die Werte, die sie meinen. während die Ausländer in Wertekurse geschickt werden, um Gleichstellung zu lernen, wird auf der anderen Seite per Regierungsprogramm Frauen, Sternchen und LGBTIQ-feindliche Politik gemacht. Nach reaktionärer, völkisch-nationalistischer Logik ist zum Beispiel wörtlich von Familie als Gemeinschaft von Frau und Mann mit gemeinsamen Kindern, als natürliche Keimzelle und Klammer für eine funktionierende Gesellschaft die Rede. Die Diskriminierung anderer Lebensgemeinschaften ist Teil der heteronormativen Programmatik. Frauensternchen, feindliche Pläne einer derartigen reaktionären Regierung mit einem entsprechenden Rollenbild verwundern wenig. Ebenso die verklausulierte Bestrebung, schwangere Personen zu einer verpflichtenden Beratung vor Schwangerschaftsabbrüchen zu zwingen oder der Plan, Gewaltschutzzentren zu evaluieren und gegebenenfalls weiterentwickeln zu wollen, ist aus diesen Kreisen als gefährliche Drohung zu verstehen. Natürlich wird auch gegen queerfeministische Entwicklungen Position bezogen. So werden nur jene als wertig anerkannt, die in das binäre Geschlechtermodell passen oder sich einfügen. Unter Anführungszeichen, die Besonderheit beider Geschlechter macht den Mehrwert für Gesellschaft sichtbar, die Verschiedenheit von Mann und Frau zu kennen und anzuerkennen. Wenn sich die Regierung den Kampf gegen Gewalt gegen Frauen, Sternchen und Kindern auf die Fahnen schreibt und gleichzeitig einen weiteren Ausbau der mörderischen sowie rassistischen Festung Europa plant oder wie Kurz mit der Zitat Schließung der Balkanroute prahlt, ist dies eine pure Verhöhnung der Opfer. Diese seit Jahrzehnten betriebene Politik ist direkt verantwortlich, dass Flüchtende statt sicherer Fluchtrouten sexualisierter Gewalt, Folter, Ausbeutung, Sklaverei ausgesetzt sind. Und wie immer trifft es besonders Frauen, Sternchen, unbegleitete Kinder und Jugendliche, LGBTIQ-Geflüchtete. Arbeiten bis zum Umfallen, wohnen im letzten Loch. Auch die geplante Verschärfung in den Bereichen Arbeit und Wohnen treffen natürlich jene am härtesten, die durch Mehrfachbelastungen und Diskriminierungen ohnehin schon benachteiligt sind. Die zahllosen arbeitnehmerinnenfeindlichen Pläne reichen vom 12-Stunden-Tag bis zur Verschärfung der Zumutbarkeitsgrenze für Arbeitslose, also einem verstärkten Drang, jeden Drecksjob annehmen zu müssen. An Zynismus kaum mehr zu übertreffen ist die Aussage, dass das Eigentum als bevorzugte Wohnform anzustreben ist, weil sie die unter Anführungszeichen günstigste wäre. Dass sich ein breiter Teil der Bevölkerung nicht mal ansatzweise den Kauf einer Wohnung leisten kann, existiert im Weltbild von ÖVP und FPÖ nicht. Frei nach dem Motto, wer hat, der hat bald mehr. Und alle anderen haben halt noch immer etwas, nämlich Pech gehabt. Und wer sich einen Kauf nicht leisten kann, wird sich mit steigenden Mieten dank der Regulierung herumschlagen müssen. Ja, nicht aufmucken. Dass all diese Verschärfungen nicht unwidersprochen bleiben werden, ist auch der neuen Regierung klar. Immerhin werden darunter weite Bevölkerungsteile leiden. Also muss auch eine Intensivierung von Überwachung und Repression her. Das schwarz-blaue Programm träumt hier etwa von Big-Data-Analysen und der Überwachung bzw. flächendeckenden Filterung der Internetaktivitäten der Bevölkerung unter dem Deckmantel des Kinderschutzes. Den Einsatz von Drohnen will man ebenso forcieren wie das Thema Gesichtserkennung, wofür die Vorgängerregierung von SPÖ und ÖVP mit dem Verhüllungsverbot schon wichtige Vorarbeit geleistet hat. Auch der Bundestrojaner darf in der Liste der anvisierten Unsinnigkeiten natürlich nicht fehlen. Dafür sollen auch die Ressourcen der Polizei erweitert werden. Zur Erinnerung, all das unter der Aufsicht einer rechtsextremen Partei. Medien. Natürlich soll dann auch entsprechend lobend über die Errungenschaften von Schwarz-Blau berichtet werden, weswegen die Regierung von der Sicherung der objektiven Berichterstattung im ORF redet, was als ziemlich unverblümte Drohung zu verstehen ist. Die FPÖ hat ihr Medienverständnis in den letzten Jahren hinlänglich kundgetan und auch die ÖVP besteht auf die kontrollierte Inszenierung. Die konkrete Auswirkung auf journalistische Freiheiten werden sich zeigen. Bildung. Das schwarz-blaue Bildungsprogramm hat einen Grundtenor. Formale Bildung nur für jene, die es sich leisten können. Dazu kommen noch diverse rassistische Sonderregelungen, die für jene, die sowieso schon in dieser Gesellschaft benachteiligt sind, es noch schwerer machen, in diesem Schulsystem zu bestehen. Im Vordergrund steht ein absurder Leistungsgedanke mit dem Ziel, zu funktionieren, ohne zu hinterfragen. Diszipliniert, reglementiert. Ein Hauch von Zucht und Ordnung liegt in der Luft. Zugang zu formaler Bildung wird massiv erschwert. Natürlich zielsicher für jene, deren erste Sprache nicht Deutsch ist und oder denen das entsprechende Kleingeld fehlt. Die Eliten der Besserverdienenden wollen unter sich bleiben. Deswegen gibt's obendrauf noch Studiengebühren, damit auch alle wissen, wo ihr Platz nicht ist. Und damit auch ja niemand mehr für die allgemeinen politischen Interessen kämpft, wird auch die ÖH mundtot gemacht oder, wie es euphemistisch heißt, ihr Auftrag präzisiert. Was tun? Das alles ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Schwarz-Blau an Widerlichkeiten planen. Klassenkampf von oben, das steht am Regierungsprogramm. Klar ist, es wird heftig. Für all die eh schon nichts haben, jene, die täglich Hass und Hetze ausgesetzt sind, jene, die auf der Straße stehen, von Behörden gegängelt und verfolgt werden. Es wird keine Partei daherkommen und uns retten. Parteipolitik wird nie für ein freies und solidarisches Miteinander sorgen. Die einzigen, die es ändern können, sind wir alle. Gemeinsam gegen ihren rassistischen Dreck. Einfach mal aufhören, nach unten zu treten. Stattdessen aufeinander schauen, sich gegenseitig solidarisch unterstützen. Gruppen, Initiativen und Locations unterstützen, die widerständig sind. Unterstützen beim Ungehorsam sein. Sand ins Getriebe streuen. Maul aufmachen gegen ihre Hetze. Einschreiten, statt zuzuschauen. Es müssen nicht immer große Gesten sein. Es sind genauso die kleinen Dinge. Tag für Tag. Widerständig und unregierbar. Bis wir frei und solidarisch miteinander leben können. Österreich abschalten. Für ein freies und solidarisches Miteinander. Gleich Kriminalität. Kriminalität plus Terror. Der Überwachungsstaat schafft mit Überwachung ab, was zu überwachen war. Kurzschluss, Error, Patriarchat, Machtapparat, sexistisch, Wachturmparat. Hier herrscht Kopftuchverbot, weil der christliche Rat hier die Vorherrschaft hat. Serious, what? Wir setzen Zeichen dagegen. Irgendwann ist keine Zeit mehr zum Reden. Treff deine Wahl, aber mache dir klar, was Widerstand leistet im Leben. Gemeinsam die Straße blockieren, Tag X mit Courage verzieren, Tränengas in Nase und Nieren, gemeinsam die Straße blockieren. So, willkommen zurück beim anarchistischen Radio Berlin-Wien. Ihr habt jetzt einen Text gehört von der Rosa Antifa Wien, der ist auch zu finden auf ihrer Homepage. Und das Musikstück danach ist von dem Pink Block Collective und war eigentlich ein Aufruf für die Demos am Tag X, wo ihr hoffentlich alle wart. Und die Musik, die ihr während des Stücks gehört habt, die ist von Larry Volta aus Chile, Concepción genauer zu sein. So, und den nächsten Beitrag, den ich mir stibitzt habe von Radio Berlin, anarchistischen Radio Berlin, Entschuldigung, handelt von dem Verbot der Homepage linksunten.indimedia.org. Ja, die wir immer noch schmerzlichst vermissen und ja, basiert auf O-Tönen von einer damaligen Demo in Freiburg und auch einem Interview mit jemand von der KTS. Viel Spaß beim Hören. Am Freitag, den 25. August, wurde links unten in die Media durch das Bundesinnenministerium verboten. In Reaktion auf die Razzien in Freiburg fand bereits einen Tag später, eben da, eine unangemeldete Demonstration durch die Innenstadt statt. Hören wir doch kurz rein. Im Anschluss werden wir mit einem Aktivisten vom Sozialen Zentrum KTS in Freiburg sprechen. Wir haben uns heute hier versammelt, weil gestern die unabhängige Medienplattform links unten in die media.org als verfassungsfeindlich eingestuft und verboten wurde. Eine Riesensauerei. Ja, und zudem gab es in diesem Zusammenhang gestern früh eine Razzia in unserem autonomen Zentrum der KTS und Hausdurchsuchung bei 4 Privatwohnungen in Freiburg. Das ist eine massive Repression gegen die Pressefreiheit in Deutschland und ein Angriff auf linke, emanzipatorische Räume und Strukturen und auf selbstorganisierte, unabhängige Presse von unten. Razzien in Freiburg, in die Media links unten verboten. Gestern durchsuchten Bullen des LKA Baden-Württemberg auf Anordnung des Bundesinnenministeriums 4 Wohnungen sowie das autonome Zentrum KTS in Freiburg. Bei den Razzien wurden unter anderem zahlreiche Speichermedien und Technikgegenstände beschlagnahmt. Festnahmen gab es keine. Die Aktion galt vermeintlichen Betreiberinnen und Betreibern der nun verbotenen Plattform links unten in die Media. Die Webseite zeigt zurzeit eine statische Seite. Unseres Wissens nach hatten die Behörden zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf die technische Infrastruktur. Indy links unten hat mehrfach betont, dass sie keine IP-Adressen speichern. Sogar das Kennzeichen, das seit fast 20 Jahren existierende internationalen Netzwerks für unabhängige Medienarbeit, wurde von den Behörden unter Strafe gestellt, wenn es in Kombination mit dem Schriftzug links unten in die Media verwendet wird. Links unten in die Media existiert seit nunmehr 9 Jahren als mehrsprachiges, unabhängiges Nachrichtenportal für linke Bewegungen im Südwesten und darüber hinaus. Auf dem Portal wird per Open Posting über Themen wie Antifaschismus, Ökologie, Antikapitalismus, Feminismus, Antirassismus und weitere soziale Kämpfe berichtet. Neben kritischer Berichterstattung zu Großereignissen wie die Gipfelproteste etwa in Hamburg oder Straßburg gibt es hier Informationen von unten. Eine offene Plattform ohne kommerzielle oder parteipolitische Interessen. Über die Jahre hat es sich zu einem der bedeutendsten autonomen Nachrichtenportale im deutschsprachigen Raum entwickelt. Kein Wunder, dass das Projekt den Behörden ein Dorn im Auge ist. Wie die Faust aufs Auge passt nun die koordinierte Großrazzia des Innenministeriums. Dieses versucht im Vorfeld der Bundestagswahlen mit Bezug auf den sogenannten entfesselten linken Extremismus nach den G20-Protesten die Akzeptanz eines tatsächlich entfesselten Polizeistaats auszubauen. Dass die Bullen nun nach der Durchsuchung vermeintliche Waffen präsentieren, ihre Präsenz in der Stadt ins Unerträgliche steigern und die Angriffe auf unsere Genossinnen und Genossen zum großen Schlag gegen links stilisieren, ist die Propaganda eines autoritären Systems, das Gegenöffentlichkeit und kritische Berichterstattung um jeden Preis in die Schranken weisen will. In die Media zu illegalisieren, ist der Versuch, soziale Bewegungen mundtot zu machen und einzelne Aktivisten und Aktivistinnen einzuschüchtern. Menschen passen nicht ins Stadtbild und werden verdrängt. Ideen werden verachtet, belächelt und bekämpft. Das geht raus an die, die sich nicht runterkriegen lassen. Schreit die Dinge nach draußen, die euch unzufrieden machen. Zeig deine Gefühle, denn sie lassen sich nicht runterspülen. Fühl in deinem Innern nach den Dingen, die dich machen. Guten Tag, schönen Abend noch, guten Heimweg. Pass auf einander auf. United we stand, gemeinsam gegen Repression. Kommen wir gerade von der großen, lauten Soli-Demo in Freiburg zurück. Haben einige Eindrücke gewonnen. Wie ist deine Einschätzung? Lief das gut? Ja, ich war sehr erstaunt, dass trotz Sommerloch und dieser kurzen Mobilisierungszeit, die wir hatten, viele Leute gekommen sind. Und es war ein wichtiges Zeichen, das wir setzen konnten, einen Tag nach den Durchsuchungen und dem Verbot von links unten. Erschreckend oder krass fand ich diese massive Bullenpräsenz, die seit der Durchsuchung in Freiburg da ist. Wir hatten in ganzen Seitenstraßen in der Innenstadt mehrere Bereitschaftspolizisten und permanenten Polizeihubschrauber auch über uns kreisen. Und die Reiterstaffel, was so nicht üblich ist bei Demonstrationen in Freiburg. Du hast ja einen besonderen Bezug zur KTS. KTS ist auch einer der Räume, die durchsucht worden sind im Zuge der Razzien. Was ist da genau passiert? Genau, zeitgleich zu den Durchsuchungen von den Privatwohnungen wurde auch die KTS durchsucht. In der KTS sind sämtliche Schlösser aufgebrochen worden und sämtliches IT-Gerät, was sie finden konnten, wurde mitgenommen. Und das sämtliche Geld wurde uns geklaut, was wir dort hatten. Ja, wir hatten eben auch mal die Möglichkeit, das selbst in Augenschein zu nehmen. Also es sieht sehr, sehr wüst aus. Das stimmt, ja. Da werden wir auf jeden Fall noch viel Arbeit reinstecken müssen, um die Katze wieder herzurichten. Also wir hatten ja gesehen, dass eben Löcher in den Wänden sind, wo Sachen rausgerissen worden sind. Und da wird auf jeden Fall an die Bausubstanz auch nochmal rangegangen werden müssen. Sämtliche Schlösser müssen wir austauschen. Eben, man hat ja gesehen, dass die Schlösser teilweise aus den Türen komplett entfernt worden sind. Und bei denen, wo sie es nicht entfernt haben, sind die ganzen Schlösser halt aufgebohrt worden. Es ging ja jetzt um das Verbot der Website links unten in die media.org. Die KTS ist ein autonomes Zentrum, soziales Zentrum. Was ist denn da der Bezug? Also in der Verbotsverfügung steht halt drin, dass eben diese vermeintlichen BetreiberInnen, bei denen auch diese Ausgesuchungen stattgefunden haben, die KTS als Infrastruktur genutzt hätten, sich viel in der KTS aufgehalten haben. Und im Zuge dessen wurde halt auch diese Durchsuchung der KTS angeordnet, weil da vermutet wird, dass da irgendwie die Hauptarbeit für links unten stattfindet. Ich würde es auch einschätzen, so mit nach G20 und die Debatte um autonome Zentren, dass da einfach die Möglichkeit war, zu zeigen, man geht auch gegen solche Zentren vor. Ich glaube, dass wir und auch viele Hörerinnen einen Tag gerne mal starten mit dem Blick auf links unten, was ist so passiert in der Umgebung, woanders. Die Seite hat ja eine überregionale Bedeutung erhalten und ist ja fast nicht mehr wegzudenken. Kannst du dir in Zukunft ohne links unten in die Media vorstellen? Ja, also ich denke, man muss es ja nicht mal auf einem Projekt speziell sich fokussieren. Ich denke, man muss jetzt schauen, dass man Alternativen erstmal schafft. Aber wie wir gesehen haben, seit heute hat ja auch links unten angekündigt, dass sie wiederkommen. Wenn man die Webseite aufruft, ist da zwar eine statische Seite mit einer Erklärung und der Ankündigung, dass links unten wiederkommen wird. Ob das jetzt in der Form oder in einer anderen Form sein wird, ist die Frage. Aber ich denke, vielleicht ist das auch nochmal ein Aufruf, dass man viele IMCs gründen sollte und das vielleicht auch ein bisschen zu dezentralisieren, um sich weniger angreifbar zu machen. Aber ansonsten, ja, wird dieser morgendliche Blick oder dieses, was ging in anderen Städten oder was passiert gerade in der Bewegungslinke, der fehlt gerade auf jeden Fall. Du hattest ja schon angesprochen, dass allein in der KTS ein großer Sachschaden entstanden ist. Wie kann Mensch euch denn unterstützen? Also auf jeden Fall ist so Unterstützung in Form von Solidaritätsbekundung, Kundgebung, Demos etc. tut auf jeden Fall uns gut und zeigt, dass Leute dran denken. Ansonsten eben werden uns hohe Kosten entstehen. Eben wir haben gerade gar keine Kohle für Unterstützung in der Szene, gerade um KTS. Es werden recht hohe Anwaltskosten wahrscheinlich entstehen und eben wir brauchen halt auch wieder IT in der KTS, um eben, dass die Gruppen wieder ihre Arbeit aufnehmen können, vernünftig. Ich denke, dass wir sind gerade dabei, versuchen eine Spendenkampagne zu starten. Ich denke, da sollte man die Ohren und Augen offen halten. Aber sobald wir da ein Spendenkonto haben, denke ich, werden wir das auf der KTS-Webseite auch publik machen. Du sprachst gerade den rechtlichen Aspekt an. Es handelt sich ja nicht um ein strafrechtliches Verfahren, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern es sei denn, links unten wird jetzt weiter betrieben werden. Das heißt, die KTS würde auch dann jetzt in Widerspruch gehen, rechtlich vorgehen wollen gegen diese Razzia? Genau, also wir sind gerade mit den Anwälten dran, dass wir gegen diese Hausdurchsuchung vorgehen werden rechtlich. Das ist das Verwaltungsrecht und geschickt gelegt die Durchsuchung Freitag. Wir konnten jetzt nicht direkt reagieren, weil die Gerichte natürlich freitagmittags zumachen. Aber jetzt haben wir das Wochenende Zeit, uns ein bisschen vorzubereiten und Montag werden wir dann anfangen, rechtliche Schritte dagegen vorzugehen. Und wenn jetzt schauen, denke, Verwaltungsrecht ist immer sehr, sehr langwierige Streitigkeiten. Das wird sich auf jeden Fall über einen langen Zeitraum ziehen, diese ganze rechtliche Sache. Okay, wir als A-Radio werden auf jeden Fall dranbleiben und euch auch informieren, wenn es da ein konkretes Spendenkonto gibt und klar ist, wie es weitergeht und sich hier der erste Schrecken und die ersten Wogen gelegt haben. Genau. Danke für das Interview. Ja, ich danke auch. Machen Sie dich ein. Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. Generally in Greece we perceive solidarity only as solidarity. Für gewöhnlich verstehen wir in Griechenland Solidarität nur als Solidarität in der Aktion. Etwa vor einem Monat hatten die Cops einen unserer Squads in Sougrafou, einem recht zentralen Stadtteil in Athen, geräumt. Und wie sie es normalerweise tun, greifen die Cops, Squads und andere selbstverwaltete Projekte in den ganz frühen Morgenstunden an, um, wie in diesem Fall, die BesetzerInnen unvorbereitet anzutreffen. Wichtig ist hier noch zu betonen, dass es sich bei den BesetzerInnen dieses Projekts um höchstens 10 Leute handelte. Die Cops haben also viele unserer Freundinnen verhaftet und, wie sie es üblicherweise nach einer Räumung tun, verbreiteten sie direkt darauf anti-anarchistische Propaganda in den Massenmedien. Ein paar Stunden nach dem Angriff der Polizei hatten wir eine blitzschnelle Antwort parat. Etwa 1500 Menschen versammelten sich zu einer Straßenschlacht und kämpften gegen die unterdrückerische Macht. Es gelang uns, unser Squad erneut zu besetzen. Wir wissen nicht, ob das von Dauer ist, aber für uns war das ein kleiner Sieg gegen den Staat. Und das ist die Antwort, die wir ihnen jedes Mal geben werden, wenn sie versuchen, von uns zu nehmen, was bereits unser ist. Freiheit, Freiräume und die Möglichkeit, uns selbst auszudrücken. Die Solidaritätsbewegung ist also lebendig und wird es auch bleiben. Expressing ourselves freely. Okay, so the solidarity movement is alive and it will continue to be. Jetzt blicken wir nochmal zurück auf ein Ereignis in Argentinien. Das begann schon im Sommer, also in unserem Sommer, nämlich im August. Da ist ein Aktivist bei Protesten der Mapuche in Argentinien verschwunden, nämlich Santiago Maldonado. Vielleicht habt ihr da auch schon von gehört. Der blieb sehr, sehr lange verschwunden und gerade in Argentinien ist das ein ganz traumatisches Thema, denn da sind mehrere tausend Leute verschwunden in Diktaturzeiten und deswegen hat es dann da auch Riesenproteste gegeben. Seine Leiche wurde dann gefunden im Oktober und der Beitrag, das sagt am besten jemand, der den Beitrag besser kennt. Ja, also im folgenden Beitrag geht es eben um den Tod von Santiago Maldonado, um was daraus zu schließen wäre, was es da für Theorien gibt. Nach dem Beitrag hört ihr ein bisschen was zur aktuellen Situation. Resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Auch die Ultras des argentinischen Fußballvereins San Lorenzo verlangten, dass der am 1. August 2017 verschwundene Santiago Maldonado wieder lebend auftaucht. Seit Ende Oktober wissen wir jedoch, dass der Anarchist und Mapuche-Unterstützer nicht mehr am Leben ist. Eines vorweg. Für uns steht außer Frage, dass der Fall Santiago Maldonado nur deswegen in Argentinien für einen derartigen Aufruhr sorgen konnte und sogar international in die Schlagzeilen kam, weil Santiago ein weißer Typ war. Wäre er Mapuche gewesen, hätte die breite Öffentlichkeit mit großer Wahrscheinlichkeit nie davon gehört. Das allerdings ändert nichts am Leiden seiner Familie und Freundinnen, nichts an der Wut gegenüber den Behörden, die für solche Fälle verantwortlich sind, und auch nichts an den verbrecherischen Umständen seines Todes. Fue el Estado. Der Staat war verantwortlich. Doch wir wollen euch nicht mit plumpen Parolen abspeisen, sondern tatsächlich in die fragwürdigen Umstände seines Todes und des Fundes seiner Leiche einführen, mit Informationen, die wir für euch auf Spanisch in Argentinien aufgestöbert haben und nun auf Deutsch bereitstellen können. Fest steht, dass Santiago Maldonado am 1. August in der argentinischen Provinz Chubut war. Konkreter in der kämpferischen Mapuche-Gemeinschaft Los Cuchamen, als Polizeieinheiten der Gendarmería die Gemeinschaft überfielen. Die Mapuche flüchteten vor Schüssen und setzten über den kalten Fluss am Rande ihrer Gemeinschaft über. Santiago Maldonado, der nicht schwimmen konnte, versuchte sich in Ufernähe zu verstecken. Die Mapuche berichteten noch am selben Tag, dass Santiago Maldonado dann von der Polizei aufgegriffen und in ein Fahrzeug gebracht wurde. Die Polizei verneinte das später und auch der Staat schwieg lange zu dem Vorfall. Erst massive Demonstrationen auf der Straße forderten der Regierung und insbesondere Sicherheitsministerin Bullrich, die für den Polizeieinsatz verantwortlich war, ein aktiveres Vorgehen ab. Dieses bestand vor allem im Streuen von Gerüchten, wonach Santiago gar nicht dort gewesen sei, dass er irgendwo gesehen worden sei, dass er sich nach Chile abgesetzt habe und so weiter und so weiter. Gleichzeitig versuchten die Behörden alles Erdenkliche, um die Glaubwürdigkeit der Mapuche zu erschüttern. Erschwerend kommt hinzu, dass sowohl in Argentinien als auch im benachbarten Chile die kolonialen Bilder von den indigenen Mapuche weiterhin sehr stark im öffentlichen Bewusstsein verankert sind. Faule Gesellen, die gerne lügen und zudem des Terrorismus verdächtig sind. dann fast 3 Monate ohne jegliche Erkenntnisse zum Verbleib von Santiago Maldonado. Auf der Straße, massive Mobilisierungen in Argentinien, aber auch Demonstrationen und Aktionen in benachbarten südamerikanischen Ländern, ebenso wie in Spanien, den USA und Ende Oktober auch in Deutschland, als die Föderation Deutschsprachiger Anarchistinnen, FDA, am 27.10. einen Aktionstag in 5 verschiedenen Städten organisierte, darunter in Berlin, Bonn und Frankfurt-Main. In den argentinischen Medien hingegen tobte eine Propagandaschlacht, um die mögliche Verantwortung der Behörden möglichst klein zu reden oder ganz wegzuwischen. Ende Oktober plötzlich ein Leichenfund im Fluss in Chubut, nur wenige 100 Meter flussaufwärts von Lof Cuxhamen entfernt. Und nur wenige Tage vor den wichtigen Kongresswahlen in Argentinien vom 22. Oktober. Und nach der Bestätigung seiner Identität durch die Familie ein vorläufiger Obduktionsbericht, der vor allem besagte, dass am Körper keine Fremdeinwirkung festgestellt worden sei. Die rechte Regierung festigte schließlich ihre Macht im Parlament und die rechten Blätter, also alle wichtigen Blätter des Landes, feierten klammheimlich, dass der Typ ja doch ertrunken sei. Genauso, wie sie es schon immer gesagt hätten. Es war ein bedauerlicher Unfall. Pech gehabt. Case closed. Für uns nicht. Für uns bleiben Fragen. Und nur um das zwischendurch zu sagen, wir wissen nicht, ob er ertrunken ist. Wir wissen aber, dass selbst im Fall, dass Santiago ertrunken wäre, der Staat die Verantwortung dafür tragen würde. Doch es gibt viele gute Gründe, dieser scheinbar naheliegenden Story zu misstrauen. Damit kommen wir zu Enrique Prueger, angesehener Kriminologe aus Argentinien und just aus der Gegend, wo die Leiche gefunden wurde. Prueger war in vielen Fällen als Gutachter tätig, sogar in ähnlich gelagerten Fällen. Es ist ein Fluss, der mit ziemlicher Geschwindigkeit vom Bergrücken der Cordillera herunterkommt. Diese Kraft beschleunigt nur noch zusätzlich den Zersetzungsprozess. Damit wird die Haut komplett zerstört. Daher die Frage, wie konnten Sie den Körper identifizieren, wenn er tatsächlich 78 Tage im Wasser gelegen hat? Nein, das kannst du vergessen. Der Kriminologe sagt ganz klar, wenn Santiagos Fingerabdrücke, an denen er angeblich identifiziert wurde, noch erkennbar waren, kann er keinesfalls 78 Tage im Wasser gelegen haben. Seiner Erfahrung nach würde sich Haut bereits nach 20 Tagen so weit aufgelöst haben, dass von Fingerabdrücken keine Spuren mehr übrig wären. Zumal die Leiche, wie geleakte Fotos zeigen, in erstaunlich gutem Zustand sei. Er weist zudem darauf hin, dass es in höchstem Maße ungewöhnlich sei, dass in 78 Tagen die Fauna des Flusses keine Spuren am Körper hinterlassen hätte. In einem Interview mit dem Community-Medienportal APU weist Prueger darauf hin, dass der vorläufige Obduktionsbericht keinerlei Angabe zum Zeitpunkt des Todes macht. Er selbst geht davon aus, dass der Tod erst innerhalb der letzten 20 Tage vor dem Leichenfund passiert sein kann, sprich im Oktober. Das führt natürlich zu der einen Frage, die von vielen dunklen Vorahnungen durchsetzt ist. Was passierte zwischen dem 1. August und Anfang bzw. Mitte Oktober? Die antikapitalistische Online-Zeitschrift sinpermiso.info hat einen äußerst gut recherchierten und mit sehr konkreten Argumenten bestückten Artikel veröffentlicht, in dem all diesen Fragen nachgegangen wird und verschiedenste Szenarien durchgespielt und viele auch verworfen werden. Eine der traurigen Vorhersagen, die dieser Artikel von Ende Oktober trifft, ist die, dass nachdem sich die Erkenntnis durchsetzt, dass Santiago Maldonado erst sehr viel später als August gestorben ist, die Presse bereits die nächste Theorie in petto hat. Nämlich, dass die Mapuche-Gemeinschaft ihn der Sache wegen geopfert habe. So finster und absurd ein solches Szenario auch erscheinen mag, es gibt bereits zahlreiche Bekundungen im Netz, die auf diese Verteidigungsposition schließen lassen. Und damit würde der Staat buchstäblich auf dem Rücken der indigenen Gruppen geschützt werden, denen dieser überhaupt erst die Lebensgrundlage gestohlen hatte. Damit bliebe uns nur noch etwas zum Thema verschwinden lassen zu sagen. Dieses Verbrechen, das während der Militärdiktatur in Argentinien 30.000 Opfer forderte, verübte der Staat unseres Erachtens nach auch an Santiago Maldonado. Zum Schluss lassen wir hier mit Ricardo Ragendorfer im Gespräch mit Radio Rebelde einen Journalisten zu Wort kommen, der genau zu diesem Thema etwas zu sagen hat. Hubo una desaparición forzada aquí, es innegable, aunque sea Es war ein Verschwindenlassen, das lässt sich nicht leugnen. Auch wenn er in den Fluss gefallen wäre und keine Wunden da wären. Denn alles weist darauf hin, dass sich sein Körper nicht die gesamte Zeit über an diesem Ort befand, wo er nun gefunden wurde. Wir sollten daran denken, dass das Verbrechen des Verschwindenlassens mit der illegalen Freiheitsberaubung durch staatliche Kräfte beginnt und ihren Abschluss findet im mitverantwortlichen Schweigen und der Weigerung, Informationen herauszugeben sowie der Vertuschung von Seiten der wichtigsten Personen in diesem Staat. Ja, der Beitrag war vom Oktober dieses Jahres und seitdem ist langer Verspätung tatsächlich dann die offiziellen Obduktionsergebnisse dann tatsächlich bekannt gegeben worden, die nicht erbrachten, dass er erst vor kurzem gestorben sei, die tatsächlich behaupten, dass er damals wohl am 1. August ertrunken sei. Das Ganze ist ein bisschen unzufriedenstellend und für viele auch ein bisschen in der Schwebe, wie das Ganze zu deuten ist. Die Proteste sind ein wenig abgeflaut. Wir sind immer noch daran interessiert, das Thema weiter zu begleiten. Wichtig ist, dass die Proteste eigentlich jetzt wirklich verschärft werden müssten, denn am Tag der Trauerfeier für Santiago Maldonado gab es einen schlimmen Zwischenfall, wo die Polizei eine Jagd auf Mapuche betrieben hat, die ein anderes Gebiet besetzt hatten. Und dabei erschossen sie einen jungen Mann, nämlich Rafael Nahuel, und verletzten weitere mit Schüssen. Und das steht eben im ganz krassen Kontext von einer Repression gegen die Mapuche, die sowohl in Argentinien als auch in Chile gerade ganz akut ist und eben unsere Solidarität auch bedarf. Allein machen sie dich ein. Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. So an example of solidarity that comes to my mind is. Ein Beispiel für Solidarität, an das ich gerade denken muss, hat mit einer alleinerziehenden Person mit einem Kind zu tun. Ich habe immer wieder mit Menschen mit Kindern zusammengelebt und in der Vergangenheit habe ich als eine Form von Solidarität dieser Person geholfen, indem ich Zeit mit dem Kind verbracht habe. Und das ist tatsächlich noch mehr als das, nämlich eine Form der gegenseitigen Hilfe. Challenged me to communicate in different ways and explain my thoughts on things. Denn ich habe auch viel von dem Kind gelernt. Es hat mich dazu gebracht, anders zu kommunizieren, meine Gedanken anders auszudrücken oder zu erklären, warum ich eine Sache der anderen vorzog. Das Elternteil wiederum war dann in der Lage, sich Zeit für sich zu nehmen, was zu lesen oder einen Text zu verfassen, zu arbeiten. Damit ist das ein Akt der Solidarität, der sich auch als gegenseitige Hilfe begreifen lässt, weil ich viel dabei gewonnen habe, gleichzeitig aber auch den Druck, der auf dem Elternteil lastete, ein wenig abfedern konnte. Also operates as mutual aid because I gained from it as well as it relieving a little bit of the circumstances in the household for the parent. So, ihr habt jetzt über verschiedene Zwischenfälle in Argentinien gehört. Jetzt wieder zurück nach Deutschland. Und zwar, der nächste Beitrag beschäftigt sich mit den Kämpfen um den Hambacher Forst. Erst kürzlich wäre wieder Rodungszeit gewesen, nämlich Ende November. Es wurde aber von einem Gericht ein Rodungsstopp verhängt. Das heißt, der neueste Stand ist, dass nicht gerodet werden darf und das auf längere Sicht. Und so wie es aussieht, auch erst wieder nächsten Oktober, das heißt Oktober 2018, Maschinen auffahren dürften. Der Bericht ist schon ein bisschen älter und befasst sich nicht mit dem neuesten Stand des Rodungsstopp und ist ein Interview mit zwei Aktivistinnen aus dem Hambacher Forst. In Zeiten, in denen Braunkohletagebauer durch Massenaktionen zivilen Ungehorsams des Bündnisses Ende Gelände blockiert werden, fällt auch immer wieder der Name Hambacher Forst. Wir haben zwei AktivistInnen getroffen, als sie im Rahmen einer Infotour quer durch die Bundesrepublik reisten und auch in Berlin Halt machten. Doch was ist der Hambacher Forst überhaupt? Genau, wir wohnen im Hambacher Forst. Das ist einer der ältesten Wälder in Deutschland. Bloß ist leider davon inzwischen nicht mehr so viel übrig, weil der Wald seit 40 Jahren zerstört wird, um Platz zu machen für eine immer größer werdende Braunkohlegrube. Es ist ein Eichen- und Hainbuchenwald, der in der Art eigentlich deutschlandweit einzigartig ist oder auch in ganz Europa und müsste eigentlich auch geschützt werden. Naja, und vor 5 Jahren haben die ersten Menschen den Wald besetzt. Widerstand dagegen gab es schon vorher auf vielen anderen Ebenen, aber wirklich so als direkte Aktion war das erste, dass vor 5 Jahren dann die ersten Menschen gekommen sind und den Wald besetzt haben und Baumhäuser gebaut haben und Plattformen in die Bäume gezogen haben, um zu verhindern, dass der Wald weiter gerodet werden kann. Und wie ist das alles organisiert? Inzwischen leben so zwischen 20 und 30 Leuten, das wechselt immer stark nach Saison, auf knapp 20 Baumhäusern. Für uns ist, glaube ich, wichtig zu verstehen, dass wir jetzt nicht nur gegen Braunkohle und gegen die Folgen, die daraus entstehen, weil es ist ja nicht nur, dass die Braunkohle verbrannt wird und in der Region, in dem ganzen rheinischen Braunkohlerevier wird ein Drittel des ganzen CO2, das Deutschland ausstößt, emittiert. Gleichzeitig wird auch irgendwie, kommt aus den Schloten der Braunkohlekraftwerke auch Quecksilber und radioaktive Materialien raus und die Feinstaubbelastung ist enorm. Das Grundwasser wird abgepumpt. Aber uns ist eigentlich wichtig, dass wir nicht nur gegen die Braunkohle und dagegen irgendwie dem widerstehen, sondern auch, ja, auch das ganze System, was eigentlich halt diese Ausbeutung von Mensch und Umwelt es möglich macht, kritisieren, hinterfragen und da eigentlich auch eine Alternative hier und jetzt aufbauen wollen. Konkret heißt es, dass wir uns eigentlich versuchen, so hierarchiefrei wie möglich zu organisieren. Also wir glauben, dass halt so eine Umweltzerstörung, wie wir sie so exemplarisch da im Hambacher Forst sehen, aber wie sie eigentlich auf der ganzen Welt passiert, ist eigentlich nur möglich in einer Gesellschaft, wo einzelne Menschen die Verantwortung für ihr Handeln eigentlich gar nicht tragen müssen und gerade halt die negativen Seiten irgendwie von ihrem Handeln. Und nur so ist es halt möglich, dass da ein riesiges Loch gegraben wird, zahlreiche Menschen vertrieben werden, irgendwie auf anderen Teilen der Welt sich das Klima irgendwie negativ verändert, die Meeresspiegel steigen und so. Und es so viele negative Folgen herbeigerufen werden von Menschen, die halt diese ganzen Folgen überhaupt gar nicht tragen müssen, die halt nur die positiven Folgen abbekommen und daran ein bisschen Geld verdienen. Und deswegen glauben wir eigentlich auch, dass wir den Klimawandel nur stoppen können, wenn wir halt auch den Kapitalismus überwinden. Doch was heißt das jetzt konkret? Ich lebe im Hambacher Wald in einem kleinen Baumhausdorf. Da stehen ungefähr 7 Baumhäuser. Die sind von verschiedensten Menschen gebaut worden und eigentlich gehört keins von den Baumhäusern einer Privatperson, sondern wir benutzen die zusammen. In dem Baumhausdorf, da wohnen ungefähr 5 Menschen. Es kommen aber auch eigentlich jeden Tag Besucher oder es kommen immer mal Leute vorbei, die dann auch auf den Baumhäusern schlafen können. Aber die Leute, die da dauerhaft wohnen, organisieren sich eigentlich so, dass wir uns jeden Morgen treffen und schauen, was es so zu tun gibt. Es gibt eigentlich immer ziemlich viel zu tun. Verschiedene Sachen, von zum Beispiel die Infrastruktur von der Besetzung aufrechterhalten, also neue Baumhäuser bauen oder neue Walkways, also eigentlich so Wege in den Bäumen bauen, um von einem Baum auf den anderen zu laufen, instand setzen und neue davon bauen. Oder aber auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, es ist ziemlich viel Presse da. Genau, was alles zu tun ist, besprechen wir meistens morgens beim Frühstück auf dem Gemeinschaftsbaumhaus, das wir haben. Essen wir dann zusammen und schauen, was wir machen wollen. Aber wenn man keine Lust hat, irgendwas zu machen, kann man doch einfach sich eine schöne Zeit im Wald machen oder die Sonne genießen. Genau, dann macht den ganzen Tag jeder irgendwas oder wir zusammen. Und abends essen wir zusammen zu Abend. Und ja, das ist so ein bisschen das Leben im Wald. Aber es gibt natürlich nicht nur, also das ist jetzt eigentlich so ein bisschen aus meiner Perspektive, aber es gibt noch ganz viele andere Seiten. Es gibt noch ganz viele andere Baumhausdörfer und es gibt auch noch die Wiesenbesetzung. Also das ist eine Wiese, die ein Steuerberater gekauft hat, auch um sich gegen RWE zu wehren, weil das Wiesengrundstück auf einer Fläche ist, die auch weggebaggert werden soll. Deswegen wird das RWE den Besitzer von dieser Wiese enteignen wollen und er wird sich rechtlich dagegen wehren, vor Gericht dagegen wehren und hat uns diese Wiese gegeben, um sie zu besetzen. Und da leben auch ziemlich viele Menschen. Da gibt es recht viel Infrastruktur, viele Bauten, so kleine Häuser aus Lehm, eine Küche, eine Bücherei, einen Free Shop, ein Rundhaus zum Versammeln. Wir sind eigentlich halt auch dezentral organisiert. Das heißt, es gibt auch nicht so einen zentralen Punkt in der ganzen Besetzung, aber die Wiese ist schon einer von den zentraleren Knotenpunkten in dem ganzen Geflecht. Und was macht den Hambacher Forst dabei im Gegensatz zu anderen Widerstandsorten so besonders? Na, der Wald ist einmal ein Ort des Widerstandes gegen die Braunkohle, gegen den Klimawandel, gegen diese völlig unnötige Zerstörung, die da vor sich geht. Aber es ist auch gleichzeitig ein Ort, an dem wir jeden Tag wieder ausprobieren, wie es ist, ein anderes Leben zu führen, ein Leben, wo die Verhältnisse zwischen den Menschen nicht ausschließlich davon geprägt sind, von Konkurrenz und von Macht ausüben über andere Menschen, sondern wo die Beziehung zwischen den Menschen nicht von Konkurrenz und sondern eher von Miteinander und Miteinander arbeiten und Solidarität und ja einfach ein wirkliches Zusammenleben geprägt sind. Und deswegen ist für mich der Wald auch ein total wichtiger Bezugspunkt, weil es ein unglaublicher Freiraum ist, in dem du halt irgendwie von den ganzen Zwängen, in denen du steckst, wenn du in der Stadt lebst, dass du so schnell in diesen Kreislauf aus Miete bezahlen und dafür arbeiten gehen und dann konsumieren, weil du keine Zeit mehr hast, irgendwie dich selber um deine Lebensmittel zu kümmern, da kommst du so schnell rein und im Wald bist du da irgendwie komplett draußen und kannst komplett entscheiden, wie du mit deiner Zeit was machen willst und rausfinden, welche Dinge dich wirklich interessieren. Was passiert denn gerade so im Wald? Also, gerade im Sommer wird der Wald nicht gerodet. Das heißt trotzdem, dass da viele Menschen leben und sich vorbereiten auf die Rodungssaison, beziehungsweise die Besetzung trotzdem aufrechterhalten, weil auch schon viele Baumhäuser gerodet wurden, also viele Baumhäuser geräumt wurden, außerhalb von der Rodungssaison. Die Rodungssaison ist von Oktober bis Ende Februar. Das ist die Zeit, in der der Wald abgeholzt wird. Das liegt daran, dass es ein Vogelschutzgesetz gibt in dem Land, in dem wir leben. Und das sagt, dass man nur Bäume fällen darf, wenn die Vögel da gerade nicht brüten. Es scheint niemanden zu interessieren, dass die ausgebrüteten Vögel dann auch kein Zuhause mehr haben, wenn die Bäume abgefällt sind. Aber ja, die Rodungssaison fängt im Oktober an. Also innerhalb der Rodungssaison sind dann auch mehr direkte Aktionen als jetzt außerhalb der Rodungssaison und mehr praktischer Widerstand, weil in der Zeit halt die Arbeiten gestört werden von uns. Also jedes Jahr fällen sie ungefähr 70 Hektar von dem Wald. Mittlerweile sind nur noch 200 bis 300 Hektar übrig. In der nächsten Rodungssaison sieht es so aus, als würden sie den kompletten Teil vom Wald, der besetzt ist, in den Baumhäusern stehen, fällen und auch eigentlich noch den letzten Teil vom Wald, wo wirklich alte Bäume stehen. Also es gibt bestimmt noch Bäume, die bis von 300 bis 500 Jahre alt sind, und wenn sie jetzt die nächsten 70 Hektar roden, werden die alle weg sein. Was übrig ist, ist kaum noch alter Wald. Wie wehren sich denn die Menschen konkret gegen diese Rodungen? Also es gibt die Möglichkeit, die Zufahrtsstraßen für alle Fahrzeuge, die zu Fellarbeiten kommen wollen, zu blockieren. Auf verschiedene Art und Weise, mit Barrikaden, aber auch mit Sitzblockaden oder auch mit Frühstück auf der Autobahn. Oder manche Menschen ketten sich an Maschinen an, um die Arbeiten zu blockieren. So, das war's auch schon wieder vom Anarchistischen Radio Wien, Berlin. Wir bleiben alle. Nein, wir gehen jetzt wieder. Wir hören uns nächsten Sonntag auf 94.0 um 20 Uhr. Ihr könnt die Sendung wie immer nachhören auf a-radio.net oder auf aradio.blogsport.de. Ihr seid immer herzlich willkommen, alles anzuhören, mitzumachen und zu schreiben. aradio-berlin@riseup.net. Und ansonsten war es wirklich sehr schön mit euch. Ciao. Tschüssi.